Wir kommen zur Predigttextlesung heute, wie auch die letzten Wochen, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Wir sind in Kapitel 4 angekommen von 5 Kapiteln und ich lese uns die Verse 1 bis 8. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck. Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Gott selbst. Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist ein ganz bekannter Spruch, hört man ziemlich oft in der christlichen Welt. Und die meisten von uns haben den wahrscheinlich auch schon mal gehört. Gott liebt dich so, wie du bist. Tatsächlich ist an diesem Spruch ganz viel Wahres dran. Denn Gott hat dich, hat mich geschaffen. Und er hat uns so geschaffen, wie er es für richtig hielt. Er hat unser Aussehen, unseren Charakter, das hat er sich ausgedacht. Und er liebt dich so, wie du bist. Dennoch wird dieser Spruch häufig auch missverstanden oder überinterpretiert. Denn es gibt tatsächlich, wie wir vielleicht im Predigttext heute sehen werden, Dinge in unserem Leben, Dinge an dir, an mir, die Gott nicht gut findet, die Gott nicht liebt. Und das ist die Sünde. Sünde ist jede Tat, jeder Gedanke, jedes Wort, das nicht dem Willen Gottes entspricht, das dem entgegensteht. Und davon gibt es ganz schön viel in unserem Leben, zumindest in meinem Leben. Allzu oft sind mein Verhalten, meine Gedanken, mein Charakter sogar von Sünde durchdrungen. Von sündigen Begierden und Gedanken. Und ich tue auch Dinge, die Gott nicht gefallen, aber ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern uns allen. Und wenn Gott mich jetzt so liebt, wie ich bin, was ist dann mit der Sünde in mir? Ich würde sagen, ich bin Christ, aber da ist immer noch Sünde in meinem Leben und was ist damit? Liebt Gott das auch? Oder schaut er drüber hinweg und sagt, ja, ist nicht so schlimm? Liebt Gott etwa meine schlechten Gedanken, das, was ich vielleicht heimlich tue, was keiner mitbekommt? Oder liebt Gott es, dass ich andere Menschen durch mein Verhalten verletze? Natürlich nicht. Natürlich nicht, Gott sei Dank, dass er es nicht an mir liebt. Im Gegenteil. Diese Sünde steht nämlich im absoluten Gegensatz zu dem, wer Gott ist. Er ist vollkommen heilig und er ist die Liebe, wird im Neuen Testament ausdrücklich gesagt. Er ist vollkommen gut und gerecht. Nichts Schlechtes ist an ihm und auch sein Wille ist vollkommen gut. Alles, was dem jetzt entgegensteht, die Sünde hingegen ist zerstörerisch. Sünde zerstört in allererster Linie einmal Beziehungen, meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu mir selbst, wie ich mich sehe und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wenn ich jetzt meine Frau anlügen würde, würde das natürlich unserer Beziehung schaden. Aber es würde auch meine Beziehung zu Gott schaden und auch meiner Beziehung zu mir selbst. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Und deshalb hasst Gott Sünde. Gott verabscheut Sünde. Sünde ist vollkommen der Gegensatz zu Gott. Und deshalb möchte er auch dich und mich davon befreien. Darum geht es im heutigen Predigttext und dementsprechend habe ich mal einen etwas vielleicht provokanten Titel für die Predigt gewählt, nämlich Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lässt, wie du bist. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lässt oder so lassen möchte, wie du bist. Letzten Sonntag hat Steffen seine Predigt abgeschlossen mit dem letzten Vers aus Kapitel 3 und ich würde diesen gerne noch einmal vorlesen. Vielleicht erinnert ihr euch auch an einiges, was er gesagt hat. Der ist ganz wichtig, um zu verstehen, worum es jetzt in dem nächsten Kapitel geht. Das ist Vers 13 aus Kapitel 3. Dort schreibt Paulus: Wir bitten ihn, also Gott, wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt. Es ging darum, einmal tadellos vor Gott zu stehen. Ein großes Ziel. Wir wollen einmal tadellos, ohne jegliche Sünde, vor Gott stehen. Und Paulus bittet Gott, dass Gott uns so sehr verändert, dass dieses Ziel einmal erreicht wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dieses Phänomen kann man auch mit einem einzigen Wort zusammenfassen, zumindest machen das die Theologen, und das nennt sich Heiligung. Heiligung bedeutet, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist Stück für Stück verändert. Dass Jesus in unserem Leben immer größer wird, dass unsere Liebe zu Jesus, zu Gott zunimmt und dass gleichzeitig die Sünde in unserem Leben einen immer kleineren Anteil hat. Also Heiligung bedeutet, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist verändert, wir Jesus ähnlicher werden und die Sünde in unserem Leben immer mehr abnimmt. Bis wir einmal tadellos vor Gott stehen, wenn Jesus wiederkommt. Darum geht es im Predigttext und nach dieser langen Einleitung steigen wir auch in den Text ein, in die ersten beiden Verse. Der erste Punkt heißt: Du hast schon Fortschritte gemacht, bleib jetzt aber nicht stehen. Paulus schreibt: Jetzt noch etwas, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt doch die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Paulus kannte die Christen in der Gemeinde von Thessaloniki ziemlich gut. Er hatte die Gemeinde ja selbst schon, bevor sie überhaupt Christen geworden waren. Und was er jetzt macht, ist, er sagt: Leute, ich kenne euch schon einige Zeit und ihr habt sehr große Fortschritte im Glauben gemacht. Gott hat euch schon ganz schön doll verändert. Und er lädt die Gemeinde ein, einmal zurückzuschauen in die Zeit, als sie noch keine Christen waren und was sich alles seitdem verändert hat in ihrem Leben. Und was sie entdecken ist, ja, Jesus, Gott hat sie ganz schön verändert. Die Christen in der Stadt von Thessaloniki haben ihr Leben in vielen, vielen Bereichen schon wirklich geändert und versucht, nach Gottes Willen zu leben, ihn damit zu ehren. Und sie haben Sünde, wo sie sie gefunden haben, vor Gott gebracht. Sie haben versucht, ihr Leben zu ändern. Und Paulus sagt, ihr macht es schon sehr gut. Ihr habt schon riesige Fortschritte gemacht. Und ich möchte auch jetzt euch einmal einladen, einen Moment zurückzublicken in die letzten Monate oder Jahre oder sogar bis dahin, wo ihr sagt, ja, ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich Jesus in mein Leben gelassen. Überlegt mal, wie sehr Jesus Christus euch in der Vergangenheit bis heute verändert hat. Was hat Gott in eurem Leben verändert? Hat er überhaupt irgendetwas verändert? Konntest du schon mit Gottes Hilfe Fortschritte machen in der Heiligung? Und wenn ja, wo? Vielleicht hat Gott es geschenkt, geduldiger bist als früher oder dass dein Glaube gewachsen ist, dass du friedfertiger bist, dass du einen tiefen Frieden hast, den du vorher nicht kanntest, dass deine Liebe zu Gott oder zu Mitmenschen größer geworden ist oder vielleicht hat Gott es auch geschenkt, dass du wirklich in einem Bereich von einer Sünde frei geworden bist, die dich lange, lange gefangen gehalten hat. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich sagen würde, Gott hat mich in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr wirklich verändert und mir geschenkt, dass ich Fortschritte machen konnte. Dort, wo ich vorher nicht so gelebt habe, wie Gott es wollte, dass ich heute sagen kann, ja, Gott hat es geschenkt, dass ich da Fortschritte machen konnte. Und es geht um ein, für die meisten von uns, für mich auch manchmal schwieriges Thema, nämlich um Geld, um den Zehnten. Ich habe mich immer sehr schwer getan, den Zehnten zu geben. Ja, als Student hatte ich sowieso kein Geld. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das bisschen Geld, das BAföG, was ich kriege, ja, da jetzt noch was abgeben von, ich brauche das eigentlich für mich. War für mich die perfekte Ausrede. Und als ich dann angefangen habe, einen Nebenjob zu machen, noch ein bisschen was dazu verdienen habe, da dachte ich mir auch so, ja, ich kann das ja eigentlich ganz gut für mich gebrauchen, ist jetzt auch nicht so viel und dann kann ich mir vielleicht ein bisschen mehr leisten mal. Ich hatte nie Frieden darüber, aber irgendwie fehlte mir das Vertrauen, dass es nicht schlecht sein kann, auf Gott zu gehorchen. Gott zu gehorchen. Und als ich dann nach München hier gekommen bin, letzten Herbst, hat Gott es irgendwie geschenkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch in meinen Finanzen auf Gott vertrauen und ich mache das jetzt einfach. Ich gebe das jetzt einfach ab. Ich weiß nicht warum, Gott hat es mir geschenkt, wirklich diesen Fortschritt zu machen, diesen Schritt zu gehen und ich empfinde das als einen großen Segen, dass ich auch in meinen Finanzen Gott vertrauen kann. Es gibt viele, viele Baustellen in meinem Leben und ich bin nicht perfekt. Aber das ist so eine Sache, wo ich sagen kann, Gott hat mich verändert und ich sehe daran, dass Gott auch noch heute an mir arbeitet. Und dafür kann ich dankbar sein. Dafür kann ich sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich verändern möchtest. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwas im Kopf hast, wo Gott dich verändert hat in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten vielleicht. Aber eines weiß ich, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat er die allergrößte Veränderung schon längst dir geschenkt. Erinnere dich mal daran zurück, als du, vielleicht kannst du dich erinnern, vielleicht auch nicht, als du von Jesus gehört hast. Und als du begriffen hast, als Gott dir geschenkt hat, zu begreifen, wie sehr Jesus dich liebt, was er für dich getan hat, dass er für dich gestorben ist. Als du erkennen durftest, wie gnädig, wie barmherzig Gott ist, als er dich befreit hat von der Knechtschaft der Sünde, dir seinen Heiligen Geist geschenkt hat, damit du nicht mehr sündigen möchtest. Und den Wunsch hattest, ich möchte jetzt nach Gottes Willen leben. als Gott dich adoptiert hat als sein Kind, dir ewiges Leben damit geschenkt hat. Gott hat schon Großes getan in deinem Leben. Und er hat dich schon ganz schön gewaltig verändert. Lasst uns dafür dankbar sein. Lasst uns dankbar dafür sein, was Gott in uns getan hat, was Gott auch heute noch in uns tut und dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns verändern möchte. Dass er nicht einfach sagt, okay, die Sünde kann bei euch, ist okay, wenn ihr sündigt, sondern dass er uns davon befreien will, auch vollständig. Aber jetzt, liebe Brüder, liebe Schwestern, sagt Paulus, lasst uns nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Lasst uns nicht stehen bleiben, denn keiner von uns hat schon dieses Ziel erreicht. Keiner von uns ist frei von Sünde. Wir alle haben damit zu kämpfen. Und das ist eine Realität im christlichen Leben, die so manchen Glaubenszweifel schon hervorgerufen hat. Wir haben auch als Christen mit Sünde zu kämpfen. Das geht sogar Paulus selbst so. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi, sehr offen und ehrlich, in Philipper 3. Es ist also nicht etwa so, dass ich schon das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, also vollkommen ohne Sünde vor Gott zu stehen. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus ist so überwältigt von der Liebe Gottes und dass Jesus ihn gerettet hat, dass er sagt, ich möchte wirklich nach vorne schauen auf das Ziel, auf Jesus Christus, und ich möchte mit meinem ganzen Leben ihn ehren. Ich möchte seinen Namen groß machen, ich möchte einmal vollkommen ohne Sünde vor ihm stehen, damit ich ihn ehre. Damit auch meine Mitmenschen sehen, Gott hat mich verändert. Gott hat mich befreit. Und er sagt, ich setze alles daran. Und benutzt dabei das Bild eines Wettläufers, wie wir sie im Fernsehen aktuell sehen. Ja? Und er sagt, ich gucke nur auf das Ziel. Ich habe früher gelebt wie ein Sünder, oder ich lebe immer noch so, aber Gott hat mir vergeben. Ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne und ich möchte jetzt vollkommen alle Kraft darauf setzen, Gott zu ehren. Und somit kommen wir zu den Versen 3 bis 6. Das ist so der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Ich habe ihn mal überschrieben mit einem Teilsatz: Lass dich nicht von Begierden beherrschen. Wir haben heute keine Hefte, deswegen lese ich nochmal die Verse vor. Paulus schreibt: Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Bis hierhin mal. Es scheint, dass es für die Gemeinde in Thessaloniki ein ganz aktuelles und brisantes Thema gab, nämlich Sexualität. Damals wie heute besaß in der Es war eine hellenistisch geprägte Gesellschaft. Sexuelle Reinheit besaß überhaupt keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Fremdgehen, Affären, Orgien, Sex außerhalb der Ehe war zumindest mal für die Männer halbwegs Normalität. Es wurde jetzt nicht unbedingt gut geheißen, aber es war Normalität in der Gesellschaft. Man lebte seine Sexualität aus, wie man wollte. Und ich wage mal zu behaupten, dass wir auch in so einer ähnlichen Gesellschaft zumindest leben. Sexualität wurde und wird nicht so gelebt, wie Gott sich das gedacht hat. Nämlich als etwas so Wunderbares, als etwas so Wertvolles, als so ein großes Geschenk, dass es wirklich geschützt werden sollte und behütet werden sollte. Im Rahmen der Ehe. Nicht, weil Gott uns den Spaß verderben will, sondern gerade, weil er will, dass wir Freude daran haben. Stell dir mal vor, du bekommst ein wunderbares Geschenk, nämlich ein absolutes Traumauto. Bekommst du gratis geschenkt und vermutlich wirst du jetzt nicht hingehen und die Schlüssel verschiedensten Leuten geben und sagen, fahr einfach mal, Sprit geht auf mich, bring's mir irgendwann zurück. Ist schon okay. Hab Spaß. Sondern vermutlich wirst du dein neues, teures Auto pflegen und behüten, so gut du kannst. Und wenn die Kinder auf dem Beifahrersitz krümeln, wirst du vielleicht auch mal was ein bisschen böse. Du wirst das Auto sauber halten. Zumindest solange es noch neu ist. Und wie viel wertvoller als ein Auto ist unsere Sexualität? Wie viel wertvoller. Ein Geschenk Gottes, das einem keiner sonst schenken kann. Gott spricht im 1. Korintherbrief, also zu der Gemeinde in Korinth, ähnliche Worte wie hier in Thessaloniki. Und er spricht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt doch in euch. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben und denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Auch hier heißt es im Predigttext in Vers 4, jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Es gibt diese Triebe, es gibt diese Begierden, es gibt diese Leidenschaften, die oft sündig sind. Vielleicht besonders im Bereich Sexualität. Und diese sündigen Begierden und Taten, die gibt es natürlich nicht nur im Bereich der Sexualität, in jedem Lebensbereich, die zerstören. Die zerstören Beziehungen. Und Leute, allein, wenn wir jetzt mal das Thema Sexualität nehmen, was für Leid geschieht, weil wir nicht nach Gottes Willen leben. Wie viele Beziehungen gehen zu Bruch, wie viele Menschen werden verletzt, wie viel Beziehung wird auch zu sich selbst zerstört durch Affären, durch Pornografie, durch alles Mögliche, wo wir Sexualität nicht so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Wie viel Leid geschieht allein da? Und Gott sagt, ich möchte dich davon befreien. Ich möchte, dass wir die Sünde hinter uns lassen. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen möchte, wie du bist. Und das ist natürlich ein fast unmögliches Anliegen zu sagen, ich möchte wirklich in allen Lebensbereichen so leben, wie Gott es will. Es ist aus eigener Kraft vollkommen unrealistisch. Es ist ein Prozess, diese Heiligung, die wir nur mit Gottes Hilfe gehen können. Aber er sagt, ich will euch verändern und ich werde euch verändern. Gott möchte uns verändern. Und er möchte, dass wir nicht stehen bleiben und sagen, Na gut, ich bin Christ, aber Sünde, so das eine oder andere ist schon vollkommen okay, sondern er möchte, dass wir sagen, lasst uns wirklich Fortschritte machen. Lasst uns auf das Ziel schauen, nämlich einmal von Gott so sehr verändert zu sein, dass wir ohne Sünde vor ihm stehen und sagen können, habe ich das nicht geschafft, aber Jesus, du hast mich wirklich gerettet aus der Sünde, du hast mich gerettet und du hast mir ein neues Leben geschenkt. Vollkommen. Lasst ihn uns ehren. Im Übrigen hat Gott uns auch ganz bewusst in eine Gemeinde gestellt und gesagt, dass wir Gemeinschaft anderer Christen suchen sollen. Und ein wichtiger Aspekt davon ist tatsächlich das schöne Wort Seelsorge. Seelsorge greift überall da, wo wir nach Gottes Willen leben möchten, es aber nicht schaffen. Wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, von Sünde frei zu werden und wo wir ja merken, ich schaffe das nicht. Da ruft Gott uns auf, einander zu helfen, Lasten zu tragen, einander zu ermutigen, einander auf Jesus zu weisen und wenn nötig auch einander zu ermahnen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, wenn es irgendwas gibt, vielleicht merkt ihr auch, Gott legt euch gerade irgendwas aufs Herz, wo ihr wirklich Veränderung braucht, wo ihr leben wollt, wie Gott es möchte, es aber bisher nicht tut. Und wenn ihr davon nicht, wenn ihr das nicht schafft, sucht euch wirklich jemanden, dem ihr vertraut, einen Christen, der mit euch diese Last zusammenträgt und der für euch betet, der euch hilft, auf Jesus zu schauen. Dazu sind wir wirklich aufgefordert und das ist ganz wichtig. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt der Predigt. Und das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Man kann die ganze Predigt falsch verstehen, wenn man diesen Punkt nicht versteht. Paulus macht es ganz deutlich, es geht nicht darum, in diesem ganzen Prozess der Heiligung, wenn ich euch sage, lebt so und so und so, also wenn Paulus das sagt, wenn Gott das sagt, es geht nicht darum, irgendeinem Menschen zu gefallen. Es geht um Gott. Die Verse 7 und 8. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht irgendeinen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Paulus sagt es mehrmals hier in dem Predigttext. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, was für ein toller Mensch bin ich doch, ja? Dass ich so viel erreicht habe, ich bin so ein guter Mensch geworden, seit ich Christ bin. Es geht auch nicht darum, irgendjemandem zu gefallen oder dem Pastor oder wem auch immer, ja, zu zeigen, hey, ich kann das wirklich. Es geht allein um Gott. Es gibt nur einen Grund, warum wir sagen sollten, ich will nicht mehr sündigen, ich will wirklich nach Gottes Willen leben. Es gibt nur einen einzigen plausiblen Grund. Und das ist, weil Gott sagt, ich habe dich gerettet. Ich möchte nicht, dass du weiter in dieser Sünde und Schuld gefangen bist. Ich möchte dich retten. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben und das geht nicht mit dieser Sünde. Er hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, um uns zu befreien. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir zum einen Gottes Willen verstehen können, in der Bibel, in der Predigt und gleichzeitig auch die Sünde in unserem Leben sehen. Das macht der Heilige Geist. Und Gott sagt, oder Gott schenkt es uns, dass wir diese Sünde, die wir in unserem Leben sehen, zu ihm bringen können, dass wir um Vergebung bitten können und unser Leben ändern. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es gibt trotzdem immer wieder Rückschläge. Es ist alles nicht einfach, sonst würden wir nicht hier sitzen und darüber reden. Es geht jedem von uns so, dass wir noch Sünde haben und wir kämpfen damit. Aber ganz wichtig, lasst uns da jetzt nicht stehen bleiben, sondern lasst uns wirklich mutig auf Jesus schauen. Er hat uns gerettet. Lasst ihn uns ehren mit unserem ganzen Leben. Und lasst uns auch weiterhin Fortschritte machen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Es sind lange Prozesse oft. Ich möchte dich, uns jetzt ermutigen, dir eine Sache, vielleicht auch mehrere, aber beginn mal mit einer Sache, zu überlegen, wo du sagst, ja, ich gebe zu, ich brauche da Veränderung. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich lebe nicht so, wie Gott es möchte, aber ich möchte es so gerne. Aber ich brauche Hilfe dabei. Vielleicht hat Gott dir auch schon während der Predigt etwas aufs Herz gelegt. Dann ignoriere den Heiligen Geist nicht, sondern lasst uns das jetzt im Gebet vor Gott bringen. Wir werden eine Zeit der Stille haben, ein paar Minuten. Bring das wirklich vor Gott. Du darfst wissen, Gott liebt dich so sehr, dass er dich verändern möchte. Er lässt dich nicht so, wie du bist, weil er dich liebt und weil es gut für dich ist. Gottes Wille ist vollkommen gut. Also lasst uns einen Moment der Stille haben und zu Gott beten. Du kannst ihm alles sagen und du kannst ihn um Vergebung bitten. Er vergibt gerne. Und du kannst ihn auch um Hilfe bitten, er möchte helfen.